Im Nachhinein sagen natürlich immer viele Leute, sie hätten davon nichts gewusst, aber in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir im Moment den Planeten mit Kohlendioxid verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder roden, dass wir die Meere mit Müll verschmutzen, dass wir die limitierten Ressourcen viel zu schnell verbrauchen und dass wir zum Großteil sinnlose Kriege führen. Und jeder von uns muss sich da natürlich an die eigene Nase fassen und sich überlegen, wohin das gerade führt. Ich hoffe sehr für euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein paar Dinge verbessern können. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht bei euch als die Generation in Erinnerung bleiben, die eure Lebensgrundlage egoistisch und rücksichtslos zerstört hat. Die Klimakrise ist in vollem Gange. Laut Weltklimarat IPCC haben wir noch 10 Jahre, um den globalen CO2-Ausstoß um 45% zu reduzieren, bis Mitte des Jahrhunderts auf Null zu senken und die Auswirkungen der globalen Erwärmung einzudämmen. Wir müssen also laut Wissenschaft sofort handeln. Doch das ist gar nicht so einfach, denn auf die Politik können wir uns nicht verlassen. Das haben wir einmal mehr durch das vollkommen unzureichende Klimapaket der GroKo gelernt. Wir müssen den Schutz unseres Klimas und damit unserer Zukunft selbst in die Hand nehmen. Viele Menschen tun das schon. Auch in Deutschland kämpfen Klimaaktivisti gegen Klimazerstörer aus Kohleindustrie, Agrarindustrie oder der Automobilindustrie. Viele Menschen stellen sich den klimaschädlichen Konzernen wie NBW, RWE, Yara, Daimler und VW in den Weg. Dabei werden sie massiv durch staatliche Repression ausgebremst. Konkret haben Polizeikräfte schon jetzt weitreichende Rechte, die sie regelmäßig missbrauchen oder übertreten. Klimaaktivisti sind davon akut betroffen. So wurden beispielsweise in Sachsen mehrere Personen, die als Antwort auf die enttäuschenden Ergebnisse der Kohlekommission einen Kohlebagger im Leipziger Land besetzt haben, bewusst unter falscher Gesetzesanwendung festgehalten. Statt legalen 12 Stunden wurden ihnen 3 Tage die Freiheit genommen. In Nordrhein-Westfalen gilt seit Dezember 2018 das neue Polizeigesetz. Und es ist deutlich, dass es ein Abschreckungsgesetz sein soll. Die erste Anwendung fand nach einer Baggerbesetzung im Braunkohletagebau Garzweiler statt. Die Kämpfe gegen die Kohle sind in dieser Region besonders am Kochen. Am 20. September beim Weltklimastreik wendeten PolizistInnen in Hamburg gezielt Schmerzgriffe gegen DemonstrantInnen in einer Sitzblockade an. Und in Baden-Württemberg wurden Klimaaktivisti auf Verdacht kontrolliert. In Heidelberg wurden am gleichen Tag 2 Personen aus der Fridays for Future-Demo heraus festgenommen, da sie an der Blockade des Kohlekraftwerks in Mannheim beteiligt gewesen sein sollen. Allerdings gibt es hierfür überhaupt keinen Straftatbestand. Bereits jetzt hat Baden-Württemberg eines der schärfsten Polizeigesetze in Deutschland. Die Polizei ist hier mit Kriegswaffen ausgestattet, darf durch Staatstrojaner Handys überwachen und Personen ohne strafrechtliches Erscheinen mit Kontakt- und Aufenthaltsverboten sowie Hausarresten belegen. Mit der geplanten Verschärfung des Polizeigesetzes sollen diese jetzt schon bedenklichen Befugnisse noch weiter ausgebaut werden. Wie können wir uns dann noch effektiv für Klimagerechtigkeit einsetzen? Wenn wir das Klima jetzt schützen wollen, müssen wir auch unsere bestehenden Freiheitsrechte verteidigen. Am Sonntag, den 13. Oktober, findet dazu um 14 Uhr auf dem Schlossplatz in Karlsruhe eine Demonstration vieler Gruppen und Initiativen gegen diese neuen Gesetzesverschärfungen statt.